einzigen, die die knisternde und merkwürdig allumfassende Veränderung bemerkten. Rotärmel griffen ihre Waffen fester, drehten sich im Kreis und versuchten, den Ursprung der Unruhe zu lokalisieren. Zeltplanen wurden zurückgeschlagen und weitere Frauen und Männer traten zögernd und mit argwöhnischen, teilweise verschlafenen Gesichtern vor ihre Lagerstätten. Dann war der erste Schrei zu hören, gefolgt von einer Serie von Schüssen. Die Geräusche kamen von weit weg, von unten aus den Tunneln. Rolf straffte sich, und während er auf eine Gruppe von Iwans Jungs deutete und »Ihr da, mitkommen!« brüllte, zerbarst hoch oben in einem der ehemaligen Geschäfte der Galerie ein Fenster und in einem Regen aus scharfkantigen Glassplittern stürzte eine Frau nach unten. In ihren Hals hatte sich ein Hund verbissen, und noch während sie fielen, stach die Frau auf das Tier ein. Als ihr Kopf auf den Boden der Bahnhofshalle aufschlug, flog das Messer in hohem Bogen davon, und beide blieben reglos liegen. In der folgenden Schrecksekunde, in der die Umstehenden schockiert auf die tote Frau und den tödlich verletzten Hund starrten, war es in der Halle mucksmäuschenstill, und in dem Moment, in dem einer von Iwans Jungs eine Pistole zog, um dem Tier den Rest zu geben, zersplitterte eine weitere Scheibe und eine Gestalt mit einem Gewehr erschien in dem dahinterliegenden Raum. Die Pistole des Rotärmels und das Gewehr des Unbekannten bellten gleichzeitig. Der Rotärmel wurde ins Bein getroffen und ging mit einem Schrei zu Boden. Während der Gewehrschütze dem Mann eine zweite Kugel in die Brust jagte, legte Rolf auf den Mann an und drückte dreimal hintereinander ab. Mindestens eine Kugel musste getroffen haben, denn die Gestalt kippte hintenüber und verschwand aus meinem Sichtfeld. Wieder eine Schrecksekunde, und während das Krachen der Schüsse in meinem Kopf nachhallte, passieren viele Dinge gleichzeitig. Der Iwan kommt, einen Revolver in der einen und eine Axt in der anderen Hand, wutentbrannt aus seinem Zelt gestürmt. Hinter mir aus Richtung der Gleise ertönt Gebell, einem von Iwans Jungs, denen, die Rolf vor einer Sekunde noch angeschrien hatte, platzt der Kopf. Rolf schreit Kommandos und stürmt von einer Handvoll Geistesgegenwärtigen gefolgt nach vorne in Richtung Haupteingang. Weitere Scheiben zerbersten und mehr Unbekannte mit Gewehren tauchen dahinter auf. Während die Männer scheinbar wahllos das Feuer eröffnen und alles aufs Korn nehmen, was sich bewegt, drehe ich mich um, in Richtung Gleise, in Richtung des Gebells. Ich kann am Rande des beleuchteten Gebietes etwas erkennen. Ein schwarzer Hund, ein großes Tier, steht auf einer der Bänke, die vor einigen Jahren gestressten Reisenden eine Sitzmöglichkeit geboten hatten, und jault ein langgezogenes Wolfsheulen in die Nacht. Neben der Bank liegt die Leiche eines Wachtpostens. Hinter mir höre ich Iwan brüllen, und inzwischen haben sich die meisten von denen, die nicht in den ersten Salven der Angreifer gefallen waren, so weit berappelt, dass sie Deckung suchen und das Feuer erwidern konnten. Überall fallen jetzt Schüsse. Während ich zusehe, wie weitere vierbeinige Schemen aus der winterlichen Dunkelheit herantraben, wird mir klar, dass ich unbewaffnet bin. Ich reiße einen Rotärmel, der gerade auf einen Angreifer oben auf der Galerie angelegt hat, herum, schreie ihm ins Ohr und deute auf die Tiere, die sich zu sammeln scheinen. Die Augen des Mannes werden groß und er eröffnet das Feuer. Doch während einer seiner Kameraden sich anschickt, es ihm gleich zu tun, wende ich mich ab. Vor mir sehe ich, wie Rolf und sein Trupp schießend die Treppe, die zur Galerie hinaufführt, zu erstürmen versucht, während der Iwan wie ein Felsen und umringt von seiner Leibwache im Getümmel steht und mit seinem Revolver wüste Flüche brüllend Deckung gibt. Die Halle ist von Toten und Verletzten übersät. Eine der Gestalten auf der Galerie entzündet einen Molotow-Cocktail, wirft, und ein Rotärmel, der hinter einem Stapel mit Wasserkanistern Deckung gesucht hat, verwandelt sich in eine lebende, kreischende Fackel. Ich taste mit den Augen durch das Chaos. Das langgezogene Jaulen des schwarzen Hundes bricht ab. Mein Blick findet die Leiche eines von Iwans Jungs. Ich stoße eine, sich vor Panik um die eigene Achse drehende, blutende Frau beiseite und sprinte auf die Leiche zu. Neben dem Toten liegt ein Gewehr und in seinem Gürtel steckt eine Pistole und daneben ein Messer. Während ich mir die Waffen nehme und zwei Pistolenmagazine in die Taschen meines Parkas stopfe, sehe ich weiter vorne Gustav, der einen Verwundeten an den Armen hinter eine der Barrikaden zieht. Gustav, Wanda, Mariam. Ob die Wachen noch vor ihrem Zelt standen? Ich hoffte es, denn von der Pistole, die Gustav uns hatte zukommen lassen, abgesehen, war das momentan ihr bestmöglicher Schutz. Ich musste zu ihnen, sofort. Rolf und sein Trupp schienen die Angreifer auf der Galerie ausgedünnt zu haben und hatten die Treppe jetzt zur Hälfte erklommen. Ivan lädt seinen Revolver nach, drei seiner Leibwächter liegen tot auf dem Boden und die restlichen vier geben Rolf weiterhin Deckungsfeuer. Das langgezogene Jaulen erklingt wieder und zwingt mich, mich umzudrehen. Hinter dem Alpha-Tier haben sich jetzt scheinbar unzählige andere Tiere versammelt, tummeln sich aufgeregt und angriffslustig, wobei sie auf ihren toten Artgenossen herumtrampeln, die durch die Schüsse der beiden Rotärmel erledigt worden waren. Und was ist das? Ganz hinten, hinter der Meute, erscheint eine Gestalt, ein Mensch. Er muss mindestens so groß sein wie der Ivan. Ich glaube, zwischen den ganzen Schüssen und dem Schreien der Verletzten ein schrilles, hohes Pfeifen zu hören. Das langgezogene Jaulen des Schwarzen bricht ab und die Meute rast auf uns zu. Sie sind schnell und es sind mindestens 30. Ich reiße den Karabiner hoch und drücke ab. Klick. Durchladen. Abdrücken. Ein Tier fällt. Durchladen. Abdrücken. Noch ein Treffer. Bei jedem Schuss schreie ich so laut ich kann, hinter uns. Durchladen, abdrücken, daneben, hinter uns. Nach meinem dritten Schuss waren einige der Rotärmel in unserer Nähe endlich auf die Gefahr aufmerksam geworden und tun es mir und den beiden anderen gleich. Aber es ist zu spät. Als mein Gewehr leergeschossen ist, sind die ersten Tiere nur noch 10 Meter von uns entfernt. Ich lasse die Waffe fallen und ziehe die Pistole. Gleich würden sie wie eine Woge aus geifernden Mäulern über uns hereinbrechen. Während ich mit der Pistole weiterschieße, sehe ich, wie einer der Rotärmel, die als erste von mir auf die Hunde aufmerksam gemacht worden waren, Panik bekommt und einem seiner Kameraden ins Schussfeld rennt. Er ist sofort tot. Eine Sekunde später wurde der andere von einem großen Tier angesprungen und beide rollen ineinander verschlungen über den Boden. Jetzt sind die ersten Tiere an mir vorbei und verwickeln viele Verteidiger in bestialische Nahkämpfe. Ich ramme ein neues Magazin in die Pistole und schieße weiter auf die immer noch nachströmenden Tiere. Als ich meinen Blick für einen Sekundenbruchteil hebe, sehe ich, dass der Schwarze immer noch auf der Bank steht und mich anstarrt. Neben ihm die große Gestalt. Sie scheint seinen Kopf zu streicheln. Mein Magazin ist wieder leer. Eines habe ich noch. Warum hat mich bis jetzt keines der Tiere angegriffen? Nur noch 9 Schuss. Die letzten Tiere passieren mich kläffend und inzwischen ist nahezu jeder um mich herum auf die Viecher aufmerksam geworden. Ich sehe wieder Ivan, ein besonders großes Exemplar, eines der ersten, die es an mir vorbeigeschafft hatten, mit der Axt erschlägt und von sich schleudert. Aber schon springt ihn ein weiteres von hinten an. Von seinen Leibwächtern sind jetzt nur noch 2 auf den Beinen und einer von ihnen, ein junger Kerl, schießt dem Tier 2-mal in den Brustkorb. Auf der Galerie ist Rolf mit seinen Männern in Bedrängnis geraten. Das plötzlich fehlende Deckungsfeuer hat die Angreifer mutiger werden lassen und 3 Hunde, einer davon mit blutgetränktem Fell, rennen an Gustav, der hinter der Barrikade den Verletzten versorgt, vorbei auf die Gruppe des Blonden zu. Einem der Tiere dringt von hinten eine Kugel ins Bein und es bleibt jaulend und um sich schnappend am Fuß der Treppe liegen. Die beiden übrigen fallen einen von Rolfs Rotärmeln an und der Mann geht zu Boden. Mariam, Wanda. Endlich setze ich mich in Bewegung, muss zu unserem Zelt. Auf dem Weg dorthin benutze ich einige Male das Messer und steche auf Hunde ein, die gerade Fleisch aus diesem oder jenem Verteidiger beißen. Nach einiger Zeit bin ich näher an die Galerie herangekommen, sehe, wie Rolf seine offensichtlich leere Pistole benutzt, um einem der Angreifer ins Gesicht zu schlagen und dem Mann anschließend mit seiner eigenen Waffe zuerst ins Bein und dann ins Herz schießt. Von seinem Stoßtrupp sind nicht mehr viele übrig und Rolf scheint mehrere Verletzungen davongetragen zu haben. Einer von Rolfs Männern reißt einen Hund von seinem zu Boden gegangenen Kameraden weg. Als das Tier sich in seine Waffe verbeißt, lässt er mit einer schnellen Drehung seines Handgelenks und einem Krümmen seines Abzugfingers dessen Schädel platzen. Aus der relativen Nähe kann ich die Leichen einiger der Angreifer sehen. Normale, zweckmäßige Kleidung, aber es sind auch Degenerierte darunter. Was soll das? Die vom Kaufhaus? Ich kann unser Zelt jetzt sehen. Es sind noch Rotärmel in der Nähe und die Plane sieht unversehrt aus. Gerade feuern die Wachen fast synchron auf einen Hund, der vom Einschlag der Kugeln herumgerissen wird, sich überschlägt und tot liegen bleibt. Ich bin etwas beruhigt. Anscheinend ist es den Angreifern nicht gelungen, die Kampfhandlungen auf die ganze Halle auszudehnen. Ich kann hören, dass auch unten in den Tunneln gekämpft wird, aber hier oben ebbte das ganz große Chaos langsam ab. Langsam normalisierte sich auch meine Wahrnehmung der Zeit wieder. Als ich zuerst auf meinen mit Hundeblut besudelten Arm die Hand daran und das Messer darin blickte, wurde mir klar, dass ich mich momentan nicht in unmittelbarer Gefahr befand und erlaubte mir, mich einmal bewusst umzusehen. In vielen der toten Rotärmel steckten Pfeile, Speere und Wurfmesser. Unter dem omnipräsenten Krachen der Schüsse, dem Blitzen des Mündungsfeuers und dem Angriff der Hundemeute war mir das bislang entgangen. Rolf war auf der Galerie immer noch in Kämpfe verstrickt, aber zwischenzeitlich hatte er Verstärkung erhalten und es sah so aus, als würde er die Oberhand gewinnen. Ivan und der klägliche Rest seiner Leibwache gaben ihm jetzt wieder Deckungsfeuer. Und hier und dort wehrte sich noch ein Verteidiger verzweifelt gegen eines der letzten noch lebenden Tiere, die von der großen, bedrohlichen Meute übrig geblieben waren. Die Bank auf den Gleisen war jetzt leer. Die große Gestalt und der schwarze Hund schienen verschwunden zu sein. Warum hatte mich keines der Tiere angegriffen? Überall lagen Tote und Verletzte, und die Kampfschreie, die den Beginn der Schlacht bestimmt hatten, gingen über in Wehklagen und Schmerzenslaute. Ich sah, dass Gustav etwas rief, während er Blutungen stillte und Verletzte versorgte. Kurz darauf streckten zwei seiner Helfer, ein Mann und eine Frau, ängstlich den Kopf aus dem Lazarettzelt und schraken zurück, als sie das Chaos erblickten. Er selbst hatte keinen Kratzer abbekommen, und auch wenn das Holz der Barrikade, hinter der er sich verschanzt hatte, schwelte und qualmte und Splitter herausgeschossen waren und Pfeile und Wurfspeere darin staken, so hatte sie doch gehalten und ihn vor Schlimmerem bewahrt. Ich war hin und her gerissen, wollte zu unserem Zelt, unserem goldenen Käfig rennen, aber Rolf war auf der Galerie noch in Gefechte verwickelt. Mich band keine Loyalität an den Mann. Es war eher so, dass er uns beschützte, mich und Wanda und Mariam. Dass das ganze Lager uns beschützte, auch wenn wir hier Gefangene waren. Auch wenn der Ivan ein sadistisches Schwein war und Rolf ein skrupelloser Pragmatiker und Stummelzahn ein, was weiß ich, würde das Lager im Bahnhof fallen. An wen auch immer, dann war es vorbei mit der relativen Sicherheit, die wir hier genossen. Diese Sicherheit war zu wertvoll, um sie aufzugeben, vor allem wenn es Winter und wenn die Angreifer Degenerierte waren oder, so wie es aussah, mit ihnen paktierten. Und da waren auch noch die anderen, die Versehrten, die Alten, und ich hörte auf zu denken und setzte mich in Bewegung in Richtung Galerie. Mangels einer besseren Möglichkeit steckte ich das Messer, das ich immer noch krampfhaft umklammerte, in meine Jackentasche und zog die Pistole. Während ich vorrückte, versuchte ich, alles im Blick zu haben. Es wurde jetzt nur noch vereinzelt geschossen, und als ich Gustav, der ganz in seiner Arbeit als Arzt aufging und mich gar nicht wahrnahm, passiert und den Ivan und seine Leibwächter erreicht hatte, die ihre Waffen immer noch auf die Galerie gerichtet hatten, allerdings nicht mehr schossen, ertönte von oben Rolfs Stimme. »Das war's, keiner mehr hier.« Er trat, von einigen blutverschmierten Rotärmeln begleitet, ans obere Ende der Treppe. Jetzt richtete er sein Wort an den Ivan, der zögernd seinen Revolver sinken ließ. »Aber du musst hochkommen und dir das«, er deutete hinter sich, »da draußen ansehen. Aber sei vorsichtig, dass man dich von draußen nicht sieht.« Bald wusste ich, was er meinte. Ivan stürmte wie ein wütendes Wildschwein die Treppe hinauf und ließ sich kaum von Rolf bremsen, der ihn ermahnte, vorsichtig zu sein. Ich folgte ihm dicht auf. Auch hier oben lagen überall Tote und Verletzte, nur dass es hier oben viele der Angreifer erwischt hatte, die ihren Vorstoß mit dem Leben hatten bezahlen müssen. Nicht wie unten, fast nur Verteidiger und Hunde und ein beißender Gestank nach Blut, aufgerissenem Gedärm und noch etwas anderem lag giftig in der Luft. Wir alle hielten uns jetzt die Hände vors Gesicht und schlichen geduckt an die zerstörte Fensterfront. Der halbrunde Bahnhofsvorplatz war leer, wenn man von den Leichen einiger von Ivans Jungs absah, die die Aufgabe innegehabt hatten, den Platz zu sichern, und in der Schneedecke konnten wir die Fußspuren der Angreifer zurückverfolgen, soweit die Lichtverhältnisse das zuließen. Aber das war nicht das eigentlich Interessante. Zuerst starrte ich begriffsstutzig in die Nacht, aber schließlich deutete Rolf einfach nur geradeaus, nicht auf den Boden unter uns, sondern auf die gegenüberliegenden Gebäude. Überall war flackerndes Licht zu sehen und Schemen bewegten sich hinter den Fenstern. Und wenn ich sage überall, dann meine ich überall. Die halb zerfallenen und teilweise zerbombten Firmen und Wohngebäude quollen über vor Aktivität. Dort, wo kein von Ivans Jungs dauerhaft verbarrikadierter ehemaliger U-Bahn-Eingang die Sicht versperrte, konnte man Bewegungen erkennen. Wir waren eingekreist, belagert. Der Ivan starrte nur, war nicht in der Lage, das Kommando zu übernehmen, und Rolf ergriff das Wort. »Sie haben sich von rechts und links seitlich herangeschlichen und unsere Vorposten niedergemacht. Ich weiß nicht, wie das ohne Lärm vonstatten gehen konnte, aber sie haben es geschafft. Dann die Fassade hoch und drinne waren sie.« Um seine Worte zu verdeutlichen, machte er eine kreisende Bewegung, und jeder wusste, dass er den Raum voller Leichen meinte, in dem wir uns befanden. Die Fassade ist einfach. Wenn man nach rechts und links schaut, da hängen dann Seile und stehen Leitern, die müssen von ihnen sein. Einer geht hoch und bringt die Seile an, der Rest folgt. Aber warum der Aufwand? Warf ich ein. Weil sie genau wussten, wie gut der Haupteingang und das ganze Erdgeschoss gesichert ist. Sie waren gut informiert. Dann ist es auch möglich, dass die Seile von jemandem innerhalb des Lagers angebracht wurden, oder? Ivan und Rolf starrten mich jetzt an. Jetzt fiel mir die Vielzahl von größeren und kleineren Verletzungen auf, die die beiden sich zugezogen hatten. Streifschüsse, Kratzer, Bisswunden und Schnitte. Und Rolfs Gesicht war auf einer Seite bereits angeschwollen, als hätte er einen Hieb mit einer Keule abbekommen. Er konnte froh sein, dass offensichtlich kein Knochen gebrochen war. Nein, wir alle konnten froh sein, dass wir noch am Leben waren. Der Ivan starrte immer noch zu den Häusern jenseits des Platzes und der halbrund geführten Straße hinüber. »Belagern wollen sie uns. Maßen sich an, uns anzugreifen. Diese Maden, sie sind es, wollen mich töten. Mich töten, weil ich besser bin.« Er richtete sich auf. »Seht mich an«, brüllte er aus voller Kehle und trat an die zersplitterten Reste der eingeschlagenen und zerschossenen Fenster. »Seht mich an, ihr kriegt mich nicht.« Noch bevor Rolf ihn bremsen konnte, zog er seinen Revolver und feuerte wahllos auf die erleuchteten Scheiben ungefähr 70 Meter von uns entfernt. Eine Sekunde lang war es still. Dann wurde das Feuer erwidert. In den Fenstern der Gebäude ringsum zuckten Mündungsblitze auf. Es mussten mindestens 50 gewesen sein, um uns surrten Querschläger durch den Raum. Rolf reagierte jetzt, trat seinem Herrn und Meister von hinten in die Kniekehlen, um dessen Leben zu retten, und er hatte Erfolg damit. Der riesige Mann ging zu Boden und blieb wie ein Wahnsinniger lachend auf dem Rücken liegen. »Hab ich doch gesagt, ihr kriegt mich nicht.« Einer der Rotärmel, die uns begleitet hatten, hatte nicht so viel Glück. Sein Brustkorb wurde regelrecht zersiebt, was den Ivan nur noch mehr zum Lachen brachte. Rolf schaute mich an. Wie auf Kommando robbten wir über den dreckigen Boden, schnappten uns jeweils einen Arm und zogen den Herrn der Ratten gleichermaßen über tote Angreifer und Verteidiger hinweg aus dem Schussfeld. Als wir den Ivan, der sich zu unserem Glück nicht wehrte, sondern immer noch lachte, wie der Irre, der er offensichtlich war, fast bis zu den Treppen der Galerie gezerrt hatten, verschnauften wir einen Moment, während ein Trupp Rotärmel an uns vorbeistürmte, um zu sehen, warum wieder geschossen wurde. Da war er wieder, der Gestank. Nicht das Blut, nicht die aufgerissenen Därme und im Todeskampf entleerten Blasen rings um uns herum. Ein hanswiderliches Halstuch, das war es. Ich stand auf und überprüfte meine Theorie. Deswegen hatte mich keines der Tiere angegriffen. Jedem einzelnen Angreifer hing ein ähnlich stinkender Stofffetzen aus irgendeiner Tasche. Ja, so musste es sein. Genau. Die Hunde erkannten diesen Geruch als freundlich oder als ihnen zugehörig an. Gustav hatte unser Zelt damit verpestet und es musste noch genug von dem Gestank an mir oder meiner Kleidung haften, damit es funktionierte. Deswegen war auch Gustav vor der Meute verschont geblieben. Wahrscheinlich trug er ein Hanstuch sogar noch in der Plastiktüte bei sich. Auch Wanda und Mariam waren auf diese Weise die ganze Zeit sicher vor den Tieren gewesen. Als ich bemerkte, dass Rolf, der ebenfalls inzwischen aufgestanden war und auf das verwüstete Schlachtfeld unter unseren Füßen geschaut hatte, mich fragend ansah, erklärte ich ihm in knappen Worten meine Theorie. Auch der Ivan schien zugehört zu haben, denn sein Gelächter ebbte langsam ab. Während ich meine Gedanken sortierte und der Ivan sich vom Boden hochrappelte, übernahm Rolf das Kommando. Er hatte verstanden. So laut er konnte, brüllte er in den Bahnhof hinein. Alle hierher! Alle hierher! Ivan, der begriff, dass ihm langsam aber sicher die Befehlsgewalt zu entgleiten drohte, fiel in die Rufe mit ein. Bald hatten sich alle Rotärmel, die sich noch auf den Füßen halten konnten, am Fuß der Treppe versammelt und auch von den Treppen, die zu den U-Bahn-Gleisen führten, ergoss sich ein steter Strom aus Rotärmeln, Zivilisten, Kindern und Versehrten. Mein Herz machte einen Sprung, als ich weit hinten in der Menschenmenge Mariam entdeckte, die sich ein wenig furchtsam an Wanda drängte. In meinem Kopf machte sich Verblüffung breit, als ich bemerkte, dass die beiden Kleidung trugen, die ich zuvor noch nie an ihnen gesehen hatte. Und die Verblüffung machte tatsächlicher Überraschung Platz, als ich sah, dass Wanda bewaffnet war und einen Rucksack auf den Schultern trug. Bis jetzt schien keiner von Ivans Jungs Anstoß daran zu nehmen, was mich beruhigte. Klar, nachdem die Wachen vor unserem Zelt wie jeder andere den Rufen ihrer Anführer gefolgt waren, war der Weg für die beiden frei gewesen. Verdammt! So sehr ich es Wanda nachfühlen konnte, dass sie endlich handeln, endlich etwas tun wollte, so sehr tat mir der Gedanke weh, dass sie Mariam mitten durch dieses entsetzliche Schlachtfeld führte. Und was sollte der Rucksack? Wollte sie fliehen? Entgegen unserer Absprache? Mitten im Winter und während wir belagert wurden, gerade als ich zu den beiden hinuntergehen wollte, legte mir der Ivan mit einem falschen väterlichen Lächeln die Hand um die Schulter. Alles Gemurmel, jedes ängstliche Gespräch und jedes leise Flüstern in der Menge verstummte, als er den anderen Arm in die Luft hob. Seine Ansprache war pathetisch und schnell vorüber. Ja, wir wurden angegriffen, aber die Angreifer waren fürs Erste zurückgeschlagen worden. Jetzt war es an der Zeit zu zeigen, was in uns steckte. Wir mussten zusammenhalten, jede Frau, jeder Mann und jedes Kind, egal ob Rotärmel oder Zivilist oder Versehrter. Ein jeder war angehalten, seinen Beitrag zu leisten. Mit vereinten Kräften würden wir es schaffen. Um die praktischen Belange werden sich, erhob mit großartiger Geste gleichzeitig meinen und Rolfs Arm nach oben, diese beiden hier kümmern. Die Menschenmenge zeigte keine Regung, was ich sehr unheimlich fand. Weder Hochrufe noch Murren, weder wild in die Halle gebrüllte Fragen, noch verzweifelte Schuldzuweisungen. War das der Schock? Jetzt trat Ivan 2 Schritte zurück und blieb hinter mit dem Rücken verschränkten Armen hinter mir und Rolf stehen. Rolf bemerkte, dass ich völlig überrumpelt war und ergriff die Initiative. Schon wieder. Während er Anweisungen gab, eine Befehlskette etablierte, Wachen zuteilte und sich Berichte über die Lage in den Tunneln geben ließ, hob ich meinen Blick und schaute über die Gleise hinweg und unter dem teilweise zerbombten Dach hindurch in die Nacht. Von dort waren die Hunde gekommen. Die Hunde und der Mann, der ihnen befahl. Dann brachen die Anstrengungen dieser Nacht und des gestrigen Tages bleischwer über mich herein. Und so konzentrierte ich mich nur noch darauf, so lange aufrecht zu stehen, wie alle Augen auf mich und Rolf gerichtet waren. Diese Nacht war noch nicht vorbei.